Anlässlich des 5. Todestages von Genossin Kim Jong-il gab es am 17. Dezember im Künstlertheater Ponghwa das musikalische Epos Die Armeebevorzugung vom Feldherrn Kim Jong-il aufgeführt. Die Mitglieder der Partei Staats- und Armeeführung wie Kim Jong-nam, Park Bong-soo und Choi Ryong-hae, der Vorsitzende einer befreundeten Partei, die Mitglieder des zentralen Leitungsorgans der Partei in der Stadt Pyongyang, die Funktionäre der Partei, bewaffneten Organe, Ministerien und zentralen Institutionen, sowie die Mitarbeiter und verdienstvollen Personen der Organe, Fabriken und Betriebe in Pyongyang wohnten der Darbietung bei. Eingeladen wurden dazu die Auslandskoreaner-Delegationen, einzelnen Auslandskoreaner, die engen Bekannten vom Genossen Kim Jong-il, der Vertreter der Pyongyanger Zweigstelle der antiimperialistischen Nationalen Demokratischen Front Südkoreas, die ausländischen Diplomaten, Militärattachés und Vertreter internationaler Organisationen in der TVJK und ihre Gattinnen und weitere Ausländer.